Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an Ausgeartetes Auspunkten, ein Hörstück von Franz Mohn. Der Sprachspieler gehört zu den bedeutendsten Dichtern der sogenannten konkreten Poesie, deren Qualität und deren Prinzipien er auch in seine Hörspielarbeiten übertragen hat. Wir zitieren die Begründung der Jury. Allseits anerkannter Autor agitiert am Anfang ärgerlich albern, aber allmählich auch außergewöhnlich alliteral, aufregend assonant. A-affine Alphabetaufreibungen amüsierten ausdrücklich alle Auditoren. Autonome Alphabetartistik, andererseits anarchische Alltagsabstraktionen, animieren alles anzuhören. Akkurates Aufdröseln attackiert althergebrachte Artikulationsangewohnheiten. Ausgesprochen außergewöhnliche Aufmischung aller Aus, Abs, Ans, aber ausdrücklich auch Aufs. Alle Achtung! Zunächst jedoch eine Einführung von Autor Franz Mohn zu seinem Hörspiel Ausgeartetes Auspunkten. Es passiert nichts außer den Wörtern und den Stimmen. Die Wörter sind da, sie sagen, was sie in sich haben, immer für sich und nie allein. Immer haben sie ihre Nachbarschaften. Sie spielen miteinander, verlaufen ins Offene, doch sie verlaufen sich nie, da sie kaum gegenwärtig schon beim Nächsten sind. Dass sie sich nicht verlaufen, verdanken sie insbesondere den 4 Patentwörtchen, die den Verben als Präfixe vorgespannt sind. Es sind die mit einem A lautenden Präpositionen aus, an, ab und auf. Die so markierten Verben sind es, die das Stück dominieren. Die 4 genannten Patentwörtchen vermitteln ihre eigene Dramatik, indem sie die Grundbedeutungen aushebeln und ganz spezielle Bedeutungsbahnen hervorholen. Das Stück wird von einer langen Schlange solcher präfixbesetzten Verben durchzogen. Jeweils 8 von ihnen sind zu einem Satz formiert. Allerdings ist es ein verknappter Satz, denn das Subjekt und die von ihm dirigierte Personalendung fehlen. Es sind also Infinitivsätze, die die Glieder der Wörterschlange bilden. Der erste lautet zum Beispiel so: Ausgeartetes Anbahnen und beim Abändern aufaddieren, alles Aufaddierte aber abgeballt anbauen und ausatmen. Die Verben folgen einer alphabetischen Ordnung. Die Schlange beginnt, wie eben gehört, mit Ausatmen und sie wird enden, sobald der Alphabetreihe gehorchend eines mit Z auftaucht. Es wird Anzwitschern sein. In dem Wörterverlauf gibt es dialogische Passagen, szenische Momente, Situatives scheint auf, Erinnertes, auch Widersinniges, Nicht-Identifizierbares, alles ohne fixierbare Personen, Orte, Zeitpunkte. Diese Wörter spielen einzig ihre Geschichte, auch wenn in ihrem Fluss massenweise Inhaltliches mitgeschwemmt wird. Es ist eine Hommage an das Selbstsein der Wörter, an ihre Würde, ihre Wucht, ihre Fragilität, ihre Unverwechselbarkeit, ihre Autonomie, hier gezeigt an den Verben, stellvertretend für alle anderen. Mit Schwimmen unterwegs einzelne abgesonderte Textinseln. Darin tauchen Substantive, Namen, Personen auf. Sie überspielen für einen Moment das unablässige Paternoster der Verben mit einer Art als ob. Alle Wörter, auch diese, haben, sieht man von den Formwinzlingen wie und oder noch ab, ein gemeinsames Merkmal, das zu ihrer Kohärenz beiträgt. In ihren Lautkörpern kommt jeweils mindestens ein A vor. Diese Vorgabe nötigt zur Bedachtsamkeit bei der Auswahl der Wörter und beschneidet deren Beliebigkeit. Die Wörter sind die eine Sache. Man kann sie aufschreiben, man hat sie schon. Nicht aufschreiben lässt sich dagegen ihre Verlautung durch die Stimmen, die doch ihre Buchstäblichkeit allererst zum Leben bringen und sie leibhaftig werden lassen. Die Stimmen färben das Ausgesagte, verfärben es gar, verdichten, verwandeln, verzaubern, vertuschen es. Die 4 Stimmen, die hörbar werden, es sind 2 männliche und 2 weibliche, tasten ebenso zielgenau wie hemmungslos ihre akustischen Spielräume aus. Sie achten einerseits präzise auf die sprecherische Disziplin, die Wortwörtlichkeit des Textes verlangt. Sie können im ertönenden Augenblick jedoch auch das Verhältnis umkippen und den Laut des Wortes statt seines Sinns hervorkehren. Die ertönenden Stimmen sind dann nicht mehr, wie man es gewohnt ist und verlangen kann, Dienstleister, sondern folgen ihren eigenen Impulsen, sind selbst die Sache, um die es geht. Auch wenn die Sätze verstehbar bleiben, können lautgestische Sinnbezüge eingezogen werden, die überschwingende Deutungen jenseits, abseits der Erwartbaren auslösen. Die stimmbesitzende Person kann sich jedoch auch bewusst oder unwillkürlich der leiblichen Konstitution ihrer Sprechorgane, ihrer Mundgeräusche überlassen. So werden diesseits oder jenseits der sinnfunktionalen, normgerechten Sprache, die uns allen gehört, im Atemstrom individuelle, einmalige, ja einzigartige Hörereignisse erzeugt. Für einen Hörer, der diese impulsiv spontanen oder artifiziell konzipierten Modulationen empathisch mitvollzieht, sind sie sinnanmutend und in nicht verbalisierbarer Weise verstehbar. Sie bezeugen die leibhafte Souveränität der menschlichen Sprache. Es gilt, auch wo keine Wörter sind, ist Sprache, sobald Stimme laut wird. Eine der vier Stimmen, die in diesem Stück Buchstäblichkeit und Stimmkonkretion in ihrer Verwobenheit und in ihrer Autonomie hörbar gemacht haben, hat Peter Lieg gehört. Seine sonore Stimme hat in dem Viererensemble tragend gewirkt. Er ist für uns alle unerwartet und unbegreiflich, wenige Wochen nach der Aufnahme verstorben. Es war das letzte Stück, in dem seine Stimme laut geworden ist. Sie lebt darin weiter, auch wenn es ihn nicht mehr gibt. Ausgeartetes Auspunkten, ein Hörspiel von Franz Mohn. Darf man in Anbetracht fataler Assekuranzen und abgekarteter Radarfallen und, all überall die Haarnadelkurven wie Sargnagelfacetten besappern, bekaken, begasen, behaaren, benagen, begatten, verdattern, verdattern, verschachern, verpatzen, verprassen, vermasseln, zermanschen, zerstampfen, zerstrahlen, zerfahren, zerknallen, zerkratzen. Darf man denn Ausgeartetes anbahnen? Und beim Abändern aufaddieren? Alles Aufaddierte dann aber auch noch abgebalgt anbauen. Und ausatmen? Und Ausgeatmetes alsobald anbeißen? Und beim Abbauen aufbahren. Alles Aufgebahrte aber? Abgebissen anbellen. Und ausbaden? Ausgebadetes geradezu anbeten. Und beim Abbeizen aufbaumeln. Alles Aufgebaumelte aber? Abgebettelt anbetteln. Und ausbaggern. Ausgebaggertes anbieten. Und beim Abbiegen aufbauschen. Alles Aufgebauschte aber? Abgebildet anbinden. Und ausbaldobern. Ausbaldobern? Und ausbaldobern. Aufhauten. Adieren. Auf. Ausbaldowertes anblaffen und beim Abbinden aufbeißen. Alles Aufgebissene aber abgeblasen anblasen und ausbauchen. Ausgebauchtes anblättern und beim Abblättern aufbessern. Alles Aufgebesserte aber abgebleicht anblecken und ausbeulen. Ausgebeultes anblinzeln und beim Abblitzen aufbinden. Alles Aufgebundene alles aber abgeblockt anbohren und ausbeuten. Ausgebeutetes anbraten und beim Abbrausen aufblähen. Alles Aufgeblähte aber abgebrochen anbrechen und ausblasen. Anbrechen und ausblasen. Ausgebleichtes anbrüllen und beim Abbröckeln aufblättern. Alles Aufgeblätterte aber abgebrüht andeuten und ausbohren. Ausgebohrtes andichten und beim Abbrechen.

Alles Aufgedrückte aber abgefeuert, anfühlen und ausdünsten. Ausgedünstetes anfüllen und beim Abfingern auferwecken. Alles Auferweckte aber abgefischt, anfuttern und auserwählen. Auserwähltes angaffen und beim Abflachen auffächern. Alles Aufgefächerte aber abgeflaut angähnen und ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Aus. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Ausessen. Auch dann ab. Ausessen. Alles aufgefallen, aber abgeschlossen angehen und ausfallen. Ausgegessenes angeben und beim Abfliegen auffällen. Alles aufgefällte, aber abgeflossen angehen und ausfallen. Ausgefallen, alles aufgefahren, aber abgeschlossen angleichen und ausfasern. Und ausfasern. Ausgefasert angeben, beim Abfrieren aufhalten. Alles aufgefaltete aber abfrottiert anglotzen und aufrechten. Aufgefaltete aber abfrottiert anglotzen und aufrechten. Alles aufgefangene aber abgefüllt angreifen und auswegen. Absehen. Abdrosseln. Abdrosseln! Abduschen! Abäppen! Aufblähen! Aufblasen! Aufblättern! Abfeuern! Aufbocken! Aufbohren! Aufbrauchen! Aufbücken! Aufblühen! Aufdecken! Aufdrängen! Aufdrehen! Aufdrehen! Aufdrehen! Aufdrehen! Aufdrehen! Ausgefegtes Angrinsen und beim Abfüttern aufflammen! Alles aufgefallen, aber abgegolten, anhalten und beim Abgeben aufflammen. Alles aufgeflammte, aber abgegolten, anhängen und ausfliegen. Abgießen, auffordern. Alles aufgefallen, aber abgeliehen, anbauen und ausflocken. Ausgeflocktes Anrufen und beim Abgeben anheben und ausflocken. Alles aufgeflossene, aber abgeglitscht anheben und ausforschen. Acht Achtel. Acht Achtel. Aufknöpf. Blenden. Aufknöpfen. Blenden. Aufknoten. Blenden. Aus. Blenden. Ausblenden. Ausblenden. Auf. Frischen. Auf. Frischen. Auf. Fressbohren. Ausbohren. Auf Hei, auf Heizen. Aber dann und wann was Warmes. Aber dann und wann was Wackeliges, was Walziges, was Waghalsiges, was Wahnwitziges, was Wanderrattiges, was Walkürliches. Abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, abschweifen, Ausgefressenes, ausgefragtes, aufgefrischtes, und ausfressen, ausgefressenes, auffüllen, aufgefülltes, und ausgießen, ausgegossenes, aufgegabeltes, und ausgibst, ausgegipstes, aufgeben, aufgegebenes, und ausgleichen, ausgeglichenes, aufgegeiltes, und ausgegliedertes, aufgießen, aufgegossenes, und ausglühen, ausgeglühtes, aufgraben, aufgegrabenes, und ausgraben. Zwitschern und aufpucken. Aber dann was Warmes, aber dann und wann. Dann und wann? Was Wackeliges, was Walziges, was Heißiges, was waren was waren was Wanderattiges, was Wanderattiges, was Waldmühlen. Ausgegrabenes ankohlen und beim Abholzen aufgreifen. Alles Aufgegriffene etwa abgehorcht, ankotzen und ausgrenzen. Ausgrenzen, unser Analplagiator. Analplagiator. Ausgrenzen. Ausgegrenztes ankreiden und beim Abhören aufhacken. Alles Aufgehackte etwa abgeirrt, ankurbeln und aushacken. Aushacken, unser Labialparasiten. Labialparasiten. Aushacken. Ausgehacktes. Anlächeln und beim Abjagen aufhacken. Alles Aufgehackte etwa abgeköpft, anlachen und aushalten. Aushalten, unseren Rabattkrakeler. Rabattkrakeler. Aushalten. Ausgehaltenes, anlasten und beim Abkanzeln aufhalsen. Alles Aufgehalste etwa abgekappt, anlecken und aushandeln. Aushandeln, unsere Tarantelvakanz. Tarantelvakanz. Aushandeln. Ausgehandeltes anlehnen und beim Abkapseln aufhängen. Alles Ausgehängte etwa abgekackt, anleiern und aushändigen. Aushändigen, unsere Napalmbanane. Napalmbanane. Aushändigen. Ausgehändigtes anleimen und beim Abkarten aufhäufen. Alles Aufgehäufte etwa abkassiert, anleinen und aushängen. Aushängen, unsere Satansattrappe. Satansattrappe. Aushängen. Ausgehängtes anleiten und beim Abkauen aufheitern. Alles Aufgehaltete etwa abgekauft, anlernen und aushauchen. Aushauchen, unseren Finalcharakter. Finalcharakter. Aushauchen. Lachte denn auch da noch wer, als Hand in Hand mit Parmesan der Satansbraten Aftershave abrupt die schwarze Pagina mit Brachialgewalt als Sparpaket verspachtelte? 18 Achtel. 18 Achtel. Ausgehauptes Angriffen, ausgehauptes Angriffen, ausgehauptes Angriffen, aufgeheiztes, aber alles. Abgekippt, anlocken, abgekippt, ausheben, oder hackles. Ausgehobenes Anmachen. Ausgehobenes und beim Abklappern aufhören. Beim Abklappern aufhören. Beim Abklappern aufhören. Abgeklärt anmachen. Abgeklärt aushecken. Klatschtes oder schrattes. Ausgehecktes Anmachen. Beim Abklatschen aufhören. Beim Abklatschen. Abgeklemmt, Nartes oder Praltes.

und beim Abmachen aufkriegen. Also aufkriegen. Oder aufkriegen? Alles aufgekriegte, aber alles, aber alles, aber alles abgemagert anrempeln. Anrempeln und ausklinken. Ganz und gar ausklinken. Also auch ausgeklinktes anrichten. Oder abmähen oder aufkündigen. Alles. Geradezu alles. Allemal alles. Absolut alles. Aufgekündigte, aber abgemahnt anriechen. Ja, ja. Anriechen. Oder ausklopfen? Was? Ausklopfen? Ah ja. Außerdem ausklopfen. Ausklopfen. Also ausgeklopftes Anritzen. Anritzen? Klar doch. Anritzen und abmalen. Und aufladen. Alles. Absolut alles aufladen. Und dann alles aufgeladene, aber abgemeiert anrotzen. Jawohl. Anrotzen und ausknipsen. Na also. Achtel. 80 Achtel. 80 Achtel. Ausgeknipstes Ansaugen und beim Abmurksen auflisten. Alles aufgelistete, aber abgenabelt ansäuseln und ausgenabelt ansäuseln. Ausgekürztes Anschaffen und abnähen, auflockern. Alles aufgelockert, aber abgenommen, anschalten und ausgekratztes Anschauen und beim Abnibbeln auflösen. Alles aufgelöste, aber abgenutzt, anscheißen und auskugeln. Ausgekugeltes Anschieben und beim Abordnen auflutschen. Alles aufgelutschte, aber abgepackt anschielen und auskühlen. Abschneiden, aufkauen, aufheulen. Abfressen. Abgegriffen. Ausblankler, Blaubarts, Wachshunter, Barkans, Handstand, Balkans, Blut. Ausgekühltes Anschießen. Beim Abpausen aufmachen. Alles aufgemachte, aber abgepellt anschieben. Ausgekuppeltes Anschimmeln. Ausgekuppeltes Anschimmeln. Alles aufgemalte, aber abgepflückt anschieben. Alles aufgemalte, aber abgepflückt anschieben. Ausgekuppeltes Anschlagen. Beim Abplagen aufmeißeln. Alles aufgemeißelt, aber abgeplatzt, anschleifen und auslachen. Ausgelachtes, anschleppen und beim Abrotzen aufmischen. Alles aufgemischt, aber abgepumpt, anschließen und auslachen. Ausgeladenes anschmieren. Falschlach, Sack, taub, war, kam, ganz zart, Bauch, Balz, Knallgas, samt, nach, halb dran, beim Abputzen aufmöbeln, alles aufmöbeln, aber abgequält anschmutzen und aufmöbeln. Ausgelassen, anschnallen und beim Abquetschen aufmöbeln, alles aufmöbeln, aber abgerammt, schnauzen und auslassen. Ausgelassen, anschneiden und abratieren, aufmöbeln, alles aufmöbeln, aber abgerollt, anschmoren und ausladen. Anschneiden und brasieren, aufmontern. Alles ist abgeräumt, abgeräumt, anschnorren und auslaschen. Hast blank lag Blaubart wachs an der Wachkanz an Stallbald ganz blach. Aha, lauter Ausgelatschtes. Ausgelatschtes, na und? Na, anschrauben. Und beim Abrauschen aufnähen. Alles aufgenäht, aber? Abgerechnet anschreiben. Und auslaugen. Auch ein ausgelaugtes Affenherz? Anschreien. Und beim Abregnen? Lachsalven aufnötigen. Alles aufgenötigte, aber? Abgerieben anschuldigen. Der Sachverstand. Und ausleben. Ausleben? Als ob da nichts wäre? Ach, ausleben, als ob da was wäre. Als dann ausgelebtes Anschwärzen. Und beim Abreisen? Aufopfern. Was? Aufopfern? Ja, aufopfern, mit Ach und Krach aufopfern. Alles Aufgeopferte? Aber abgerissen? Anschweißen. Und auslecken. Ausgelecktes ließe sich langhalsig anschwindeln. Und beim Abrichten? Glatt wieder aufpäppeln. Aufpäppeln? Alles Aufgepäppelte wieder aufpäppeln. Aber doch abgeriegelt, ohne Ansehen des Pappkameraden. Allerdings. Und von Anfang an? Ausleeren. Radikal ausleeren. Mal barg Noahs Arche jahrelang alle Animositaten. Kato, Kakadu, Kanapé, Lachsalbe, Haarspalter, Simulator, Katzenauge, Casanova, Platzpatrone, Sibarit, Zewabziti. Doch eines Nachts barst Noahs Arche auswachsen. Auswählen. Auswalzen. Auswechseln. Auswalzen. Ausgeforschtes Anheften und beim Abgraben aufpeitschen. Alles aufgepeitschte, aber abgeronnen anzwängen und ausleiern. Ausgeleiertes Ansetzen und beim Abrollen auffrischen. Alles aufgefrischte, aber abgegrenzt anhusten und ausschleißen. Ausgeliehenes ansingen und beim Abrücken aufpicken. Alles aufgefüllte, aber abgehalten ankeuchen und ausgießen. Austupfen, ausüben, aushufern, ausverkaufen, auswachsen, auswählen, auswalzen, ausschönen, ausweichen, ausspucken, ausschlachten, ausrasieren, ausrasieren, ausrasieren, ausrasten, ausrauben, ausräuchern, ausraufen, ausräumen! Ausschließendes Anspitzen und beim Abrunden aufpolieren. Alles aufgegabelte, aber abgehärmt anklammern und ausleuchten. Ausgeleuchtetes Ansprechen und beim Abhusten aufprägen. Alles aufgeprägte, aber abgehutscht anspringen und auslöffeln. Ausrechnen! Ausgeglichenes Anspitzen und beim Absäbeln aufpulvern. Alles aufgepulverte, aber abgesagt anstacheln und auslosen. Ausgelöstes Anstacheln und beim Absägen aufpuppen. Alles aufgepulverte, aber abgesagt anstacheln und auslösen. Ausgelöstes Anstechen und beim Absatteln aufputschen. Alles aufgeputschte, aber abgesoffen anstechen und ausloten. Ausgelöstes Anstechen und beim Absaufen aufputzen. Alles aufgeputschte, aber abgeschaut anstechen und auslöten. Ausgelöstes Anstechen und beim Absaufen aufputzen. Alles aufgeputschte, aber abgeschaut anstechen und auslöten. 88 Achtel. 88 Achtel. Mal mag Noahs Arche jahrelang alle Animositäten, Kartuka, Kadukana, Pelach, Salve, Haarspalter, Simultator, Katzenauge, Casanova, Platz, Patrone, Sibaritsche, Wapschitschi, doch eines Nachts barst Noahs Arche, Knall auf allen mit Spatz und Katze, Axt und Abglanz, Axt und Zahne, Lach und Zack. Aus Bomben, aus Bomben, aus Boten, aus Breiten, aus Brennen, aus Brüten, aus Buchen, aus Busten, aus Würsten, aus Denken, aus Gott. Aus Außen, Außen, aus Rücken. Aufgeraute, aber abgeschüttelt anstippeln und auslutschen. Ausgelutschtes Bahnquadrat. Ausgelutschtes Planquadrat. Ausgelutschtes Planquadrat. Anschlossen. Mit dem Hasenglied. Mit dem Hurra-Lied. Beim Abschalten. Hurra-Lied. Beim Abschalten. Aufräumen und abschalten. Alles aufgeräumt. Mastdamm geknatter. Abgeschnatter. Lachte denn auch da noch wer als Hand in Hand mit Parmesan der Satansbraten, Aftershave abrupt, die schwarze Pagina mit Brachialgewalt als Sparpaket verspachtelte? Was war das denn? Was war denn das? Was Hahn wählen und auspfeifen. Hahn zahlen und ausplaudern. Hahn zeigen und ausplündern. Hahn zielen und ausprobern. Anzünden und auspressen. Anzweifeln und auspumpen. Ausblöd, auspumpen, auspresst, auspumpen. Was war denn das? Ah, Astralspagat. Samt Transplantat. Samt Duplikat. Samt Surrogat, samt Präparat, samt Automat, samt Bleisoldat, samt Fleischsalat, samt Inkarnat, samt Unikat. Ausgemerztes Antreiben, ausgewistertes Annulten, ausgepfiffenes Anwinseln, ausgeplaudertes Zopfen, ausgeplündertes anzischen. Ausgefristet. Alles aufgerissene, abgeschossen, alles aufgereizte, abgeschirmt, alles aufgerufene, abgeschmiert, alles aufgerundete, abgeschmirgelt, alles aufgerüttelte, abgeschnappt, alles aufgesogene, abgeschnürt, alles aufgescharrt, abgeschöpft. Was war das denn? Was war denn das? Astralspagat samt Transplantat samt Duplikat samt Surrogat samt Präparat samt Automat samt Bleisoldat samt Fleischsalat samt Inkarnat samt Unikat beim Abschmettern aufrufen beim Abschminken aufrunden, beim Abschnallen aufrütteln, beim Abschnippeln aufsaugen, beim Abschlucken aufschaugen. Anzwitschern und auspunkten. Anzwitschern und auspunkten. Anzwitschern und auspunkten. Ausgepumptes Anzwinkern und beim Abschütten aufstechen. Und beim Abschütten aufstechen, aber alles abgeseifelt anzwitschern. Alles aufgestochene, aber abgeseift anzwitschern und auspunkten. Wir brachten ausgeartetes Auspunkten, ein Hörspiel von Franz Mohn. Es sprachen Peter Lieck, Eva Garg, Chris Pichler und Markus Meyer, Regie Franz Mohn, Produktion Hessischer Rundfunk 2007.